Mündlicher Ausdruck, Aufgabe 6. In Ihrem Soziologie-Seminar geht es heute um das Thema Familiensoziologie. Ihr Dozent, Herr Dr. Schädel, verteilt eine Grafik mit dem Titel Berufstätigkeit und Zahl der Kinder westdeutscher Frauen. Er bittet Sie, anhand der Grafik Gründe und Entwicklungen der Berufstätigkeit und der Kinderzahl von Frauen in Deutschland vorzutragen. Nennen Sie die Gründe für die Unterschiede zwischen den Altersgruppen. Stellen Sie dar, welche Tendenzen Sie für die Zukunft erwarten. Verwenden Sie dabei Informationen der Grafik. Könnten Sie uns bitte sagen, wie sich die Rolle der Frauen seit 1961 verändert hat und welche Gründe es dafür geben könnte?